Folge 15 vom Wrestling Talk Be Right. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch ein super Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht. Absolut. Und vor allem wünschen wir uns natürlich auch ein tolles Wrestling-Jahr 2026. Schauen wir mal, was das Jahr für uns zu bieten hat und lassen uns einfach mal überraschen. Auch im neuen Jahr Werbung. Wrestling-AlexWright, Instagram, folgen, machen, jetzt. Gibt immer noch genügend, die ihm nicht folgen. Tut es, los. Und nebenbei auch noch wrestlinginfos.de. Vielen Dank fürs Folgen. Schwelgen wir doch noch mal so ein bisschen in der Vergangenheit letztendlich. Wir hatten das letzte Mal, also die letzte offizielle Folge ist ja jetzt 3 Wochen her. Und wir hatten in der letzten offiziellen Folge über das Ende der WCW gesprochen. Waren aber meiner Meinung nach auch irgendwie noch nicht so fertig. Weil wir sind mal wieder ins Tratschen gekommen, abgeschweift und ähnliches. Du warst vom Fernseher gesessen und hast mitbekommen, dass die WCW zu Ende ist. Oder? Und dann? Also, hängt dir erstmal die Kinnlade auf deinem Schoß. Weil das waren zwar Gerüchte die ganze Zeit, ja, aber wenn es dann tatsächlich passiert, das ist dann schon nochmal was anderes, ne? Und dann kriegst du erstmal Panik, logischerweise, und dann irgendwann fällt dir ein, also zumindest bei mir war es so, ja, du hast ja Gott sei Dank einen Vertrag, wo eigentlich der weiterlaufen müsste. Ja, aber sicher war man sich da trotzdem ja nicht, ne? Wie das dann vonstatten geht. Ja, vor allem gehst du ja eigentlich davon aus, dass wenn da irgendwas ist mit der Firma oder sonst was, dass dich irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise jemand kontaktiert. Genau, dass ein offizieller kommt, der dass irgendwas passiert. Ein Statement, eine Bekanntmachung, ja, und wie es dann auch weitergeht, ne? Also wie es mit den Verträgen weitergeht, wie es überhaupt weitergeht, ja, es war halt nichts. Gab es in der WCW eigentlich irgendwie sowas, um jetzt mal wieder abzuschweifen, in den kompletten Jahren, die du dort warst, wo man wusste, oh, der wird gleich gefeuert, so, keine Ahnung, die Tür geht auf, Eric Bischoff streckt den Kopf raus, ey, komm mal her, wir müssen reden. War dann von vornherein klar, so diese typischen, so, wir müssen reden, Termine. Gab es sowas? Ja, definitiv gab es sowas, ja. Aber meistens die Leute, die gefeuert wurden, die haben es tatsächlich auch selber verschuldet. Ja, okay. Also, die haben sich dann schon gedacht, wahrscheinlich. Ja, genau. Also war das eigentlich klar, dass es so läuft. Okay. Zurück zu dem Fernseher. 2000 wahrscheinlich. Also 2001 wurde sie verkauft. Also vermute ich mal, 2000 hast du um den Jahreswechsel rum, keine Ahnung, wie das war. So lang her jetzt. Denke ich mir, das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr. Zurück. Recherchieren. Oder einer von euch da draußen recherchiert für uns und sagt uns genau Datum. Zurück auf dein Sofa vorm Fernseher, als du das gesehen hast. Was war das? Waren das Nachrichten? War das eine Mitteilung der WWE oder was war das? Also, ja, das war wie ein Segment da. Ach so? Ja, war das das schon oder war das das Segment, wo dann tatsächlich auch der Sohn von Vince McMahon aufgetreten ist bei Nitro? Und er hat gesagt, wir übernehmen euch jetzt und so weiter. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, aber... Oh ja, das war, glaube ich, sowas damals. Ja, schon ab dem Punkt war es dann klar. Okay. Ja. Und was hast du dann gemacht? Also neben Panik geschoben, Kinnlade runter, kurz meditiert und ähnliches, was hast du gemacht? Ja, meditiert habe ich nicht. Ich habe mir eher aufgeregt. Weil du weißt ja nicht, ich meine, ich habe zwar gewusst, ich habe einen Vertrag und eigentlich konnte dem auch nichts entgegenstehen, aber du weißt ja nicht, wie solche Sachen laufen. Also ja, klar. Musst immer dann erstmal abchecken, dann die nächsten Tage mit dem Office und so, wie das dann läuft. Ne? Aber wie fand es statt? Wie meinst du? Ja, wie fand es statt mit dem Office abchecken oder sonst was hast du? Ich habe die Sekretärinnen dort angerufen von den Chefs halt. Ah, okay. Und die haben gesagt, ja. Ja, die haben es dann erklärt, ja. Wie das dann so läuft. Es war ein kurzes Gespräch. Ja, dein Vertrag ist noch gültig, du wirst weiter bezahlt. Das war das Wichtige. Wie lange lief dein Vertrag zu dem Zeitpunkt? Noch? Ja, ursprünglich hätte ich ja damals eigentlich einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben sollen bei der WCW, weil sie mir immer wieder bestätigt haben, wir haben sehr Großes mit dir vor, wollen sehr viel mit dir machen, du bist für uns sehr, sehr wichtig für die Firma, ja. Und deswegen wollen sie mich halt binden an die Firma. War auch ein wirklich sehr lukratives Angebot, aber ich habe mir damals gedacht, naja, Alex, jetzt warst du dann doch lang genug da und Loyalität hin oder her. Ich meine, irgendwann kann man auch mal die anderen ausprobieren. Dann habe ich mir gedacht, und das schreibe ich nur für 3 Jahre und danach gehe ich zur ÖWE. 5 Jahre wäre gut gewesen, ha? Ja, das 5 Jahre wären auch gut gewesen jetzt, ja, im Nachhinein. Ne? Aber wann hast du den zu dem Zeitpunkt unterschrieben? Also lief der dann noch 3 Jahre oder lief Nee, der? der war da schon, also der war fast durch. Ach, schade. Okay. Der war fast durch. Also ich habe noch, weiß nicht, 2, 3 Checks bekommen, das war's. Aber wenn du, Moment. Aber hättest du Jetzt dann waren es nicht eh. 3 Checks. Also es ist schon lang her, Mann. Ey, weiß nicht, es war, ich, was waren es? Keine Ahnung, kann ich wirklich nur mal sagen. Also ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang noch Geld bekommen. Aber es waren jetzt, also ein Jahr lang, glaube ich, war das auf keinen Fall mehr. Ah, okay. Weil 3 Checks wurde auch monatlich bezahlt dann, oder? Nein, alle 2 Wochen. Weil dann wären ja 3 Checks noch viel weniger Zeit gewesen. Weil dann hättest du ja wahrscheinlich schon irgendwas in der Aber Hinterhand haben gerade, sollen. ja, aber ich habe gerade Monate gedacht gehabt. Ja, okay. Ne? Also wenn es 6 oder 7. Also es war schon noch eine Zeit. Aber genau weiß ich nicht mehr. Okay, alles klar. Aber wenn du jetzt 2 Jahre noch Vertrag gehabt hättest, wärst du dann auch nur 2 Jahre gezahlt worden? Das ist ja krass. Ja. Und die hätten dich nicht eingesetzt wahrscheinlich, weil du hast ja keinen WWE-Vertrag dann gehabt, sondern Genau, nee, die hätten mich ja gar nicht einsetzen können. das ist ja heftig. Ärgerlich, würde ich es eher nennen. Naja, nee, weil wer weiß, was dann passiert wäre. Weil dann hätten sie dir vielleicht irgendwas draufgeredet oder sonst was und so weiter. Weißt du, dann das wäre alles anders Ja, vonstatten aber gegangen. das ist ja, es hat schon alles so gepasst, ne? Denke ich mir auch. Aber das bringt mich jetzt dann zur Frage, wie ging es weiter? Weil du hattest keinen Job mehr. Naja, also als Wrestler ist es ja eh wichtig, dass man was auf die Seite legt auch, ne? Und also mein Vater hat mir schon sehr, sehr, wie ich sehr jung war, beigebracht, okay, du wirst als Wrestler viel Geld verdienen, dann gibt es auch wieder Zeiten, wo du wenig verdienen kannst, ne? Du musst halt dafür, falls sowas kommt, auch vorsorgen, ne? Das habe ich auch gemacht. Also ich habe jetzt drüben, ich habe mir zwar ein Haus gekauft mit 21 und aber ich habe bloß mir 2 wirklich Luxussachen gekauft damals. Und im Vergleich zu anderen, die haben sich goldene Wasserhähne und was weiß ich alles ins Haus einbauen lassen, ja. Also so Zeug habe ich definitiv nicht gemacht oder die vollprotzigen Autos und so. Ich habe zwar Autos geliebt, ich habe auch mir am Anfang so ein 300 Nissan CX gekauft. Das ist schön, schönes, schöner, tiefer gelegter Sportwagen, ja, in Rot mit T-Tops, also Flügeltüren. Ich glaube, Hat, das hatte ich auch. Flügeltüren. Ja, aber Cool. es war ein gebrauchtes Auto. Und er war so gebraucht, der hat damals aber schon einen Bordcomputer gehabt, ja. Also der hat mit dir gesprochen, das Auto. Und das war 97 oder so, wo ich mir das gekauft habe, 96. Aber Ich da schaue mir war den gerade an. alles, Cool. da war halt alles Mögliche futsch dran, weil es gebraucht war. Also da war echt alles futsch dran. Also meine Tür, der Kontakt, ja, da hat der Computer down zu mir gesagt, right door is open, beep. Und das ist die ganze Fahrt über, ja. Wenn ich dann irgendwas reingeklemmt habe, dass das nicht mehr passiert, ja. Ich habe das auch sehr schnell, da waren noch viel andere Sachen, ich habe das auch sehr schnell auch wieder verkauft dann und habe mir dann richtig so eine alte Chaise gekauft. So, nicht eine alte, sondern für ältere Leute. Das haben mir meine Kollegen gesagt. Wenn wir immer fortgegangen sind nach Downtown Atlanta oder so, ja, da habe ich immer gesagt, hey, ich nehme euch mit, wollt ihr bei mir mitfahren oder soll ich bei euch mitfahren? Nee, du fährst bei uns mit. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, du fährst so ein Alte Leute mit. Opa-Auto, ja. Ja, das war ein Oldsmobile, hat es geheißen, die Marke. Na? Und war halt, hat das geheißen? Ich schaue mir das hier nebenbei an. Das muss ich. Oldsmobile hat es geheißen. Das ist ganz. Ja, ja. Oldsmobile. Okay. Es war echt ein gutes Auto. Krass. Das sieht aber nicht schlecht aus. Also, ey, ganz ehrlich. Für ja, mich aber die anderen haben halt Sachen gefahren, dann wie Mercedes, ja, Porsche. Was haben es noch? Cadillac, ja, und solche Geschichten. Okay. Ja. Okay, Lincoln, okay. Tauka oder was weiß ich alles. Ne? Also, okay, ja. Die wollten halt dann damit zeigen und das war mir alles eigentlich da. Aber ja. Du hast gerade gesagt, du hast dir zwei Luxussachen gegönnt. War das dann Haus und Auto oder war das? Nein, zusätzlich zum Haus nur. Okay, was war das dann? Das ist privat. Ach so. Das erzähle okay. Ich vielleicht irgendwann mal, war dann anders. Okay, alles da. Nee, okay. Ja, jetzt dürft ihr euch überlegen, was er sich ins Haus hat einbauen lassen. Das ist das verrückteste Zeug kommen. Okay, also du hattest Haus, du hattest Auto in Amerika und dann aber keinen Job mehr. Und ja, du hast Geld zur Seite gelegt, okay. Aber trotzdem läuft es ja im Kopf. Wie geht's weiter? Naja, ich hatte da schon eigentlich immer dann Ambitionen auch weiter zu wresteln, weil das ist ja mein Leben, habe ich ja schon oft erwähnt. Ist in meinem Blut und Leidenschaft ist immer da. Und aber diese Zeit, diese bei der WCW am Ende, die war wirklich, die hat jegliche Motivation gekillt, jegliche Leidenschaft abgetötet in dem Moment und wie das einfach dort gelaufen ist. Und ich hatte ja auch sehr viele, ja, ich hatte schon viele Verletzungen auch. Also nie hast du richtig auskurieren lassen, muss man genau. Ja auch dazu sagen. Das hast du ja auch schon gesagt. Ich war tatsächlich mental und körperlich ausgebrannt. Das habe ich auf vielen anderen Interviews schon oft gesagt. Und deswegen habe ich dann auch die Angebote der WWE, die dann kamen. Zweimal haben sie mich kontaktiert, habe ich gesagt, nee, also vielen Dank. Und ich bin dafür mir auch sehr geehrt, aber ich kann das nicht, weil ich weiß ganz genau, dass ich kein 100% für euch geben kann, also für einen Promoter, kann kein 100% für die Fans geben und für mich auch nicht. Und wenn ich weiß, dass ich das im Vorfeld schon kann, dann mache ich es nicht. Boah, Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, die Größe musst du erstmal haben. Ja, also das sozusagen. Größe, also doch, freilich. Also ey, wenn du das mal überlegst, wie viele Leute das sagen, ich glaube, da steht ein Haufen Geld, natürlich nehme ich das mit und so weiter. Aber du dich da hinstellst und sagst, hey, du kannst nicht das abrufen, was du gerne würdest. Ja, man hat ja doch als Wrestler Ansprüche an sich selber und was man auch zeigen möchte für die Fans. Und ich habe einfach gewusst, das wäre falsch. Also es wäre nicht ich und ich würde nicht die Leistung bringen und deswegen wollte ich das dann auch nicht machen. Na, außerdem wollte ich auch nicht enden wie manche andere von meinen Kollegen. Also ich meine, du kannst dich natürlich pushen mit allen möglichen Tabletten und was weiß ich alles, aber ob das so sinnvoll ist, nee. Ja. Na, also das war jetzt nicht meins. Es war sogar mal im Raum gestanden, dass ich eine Storyline mit Hogan hier in Deutschland mache. Ja. Aber wenn die Zeit nicht passt, dann passt es einfach nicht. Was soll man machen? Das hat alles schon so sein sollen. Auch wenn man das sagt, oh Mann, schau mal die ganzen Chancen oder so. Im Endeffekt hat mich das doch dann zu meiner Wrestling-Schule gebracht. Ja, und das ist ja auch meine Leidenschaft. Und dann später noch zum New European Championship Wrestling und was wir da alles auf die Beine gestellt haben mit der Promotion, wie viel Wrestlern wir den Start ins Business gegeben haben. Ne? Also. Aber jetzt rückblickend betrachtet, bereust du irgendwas? Ja. Tatsächlich. Ich bereue, dass ich mich nicht so fit gehalten habe, wie ich es hätte tun sollen. Ach, also, krass. Naja, okay. Du weißt ja selber, die NEW war echt eine stressige Zeit. Wir haben 12-mal im Jahr veranstaltet. Einmal im Monat. Zwischen jedem Event waren gerade mal 3 Wochen. Das heißt, Bewerbung, Videoschnitt, Matchcards machen, das Booking, ja, die Storylines, etc., etc., etc., ja. Und zusätzlich hatte ich noch die Wrestling-Schule auch noch, ja, im Training geben und was weiß ich alles. Und wir haben ja damals mit New European Championship Wrestling haben wir ja für Fightbox HD produziert, für Rocket Beans haben wir produziert, für Fight TV haben wir produziert. Ja, da waren ja viel Verantwortung dran gehangen, weißt du noch? Ja, das war ich. Und da war halt echt viel Büroarbeit. Und ich hab halt immer geschaut, dass das auf, weil ich ja gewusst habe, nächster Event, das muss klappen, papa. Ich habe mir immer vorgenommen zu trainieren, aber dann war es halt doch wieder nicht. Und dann ist eine Woche in die andere gegangen und damals war ich ja noch viel, viel jünger. Da habe ich das ziemlich lang alles komplizieren können. Und ich habe immer gedacht, naja, ich fange irgendwann wieder an. Ja, also zu trainieren. Aber umso älter ich geworden bin, habe ich bemerkt, hey, es ist nicht mehr so einfach, da wieder anzuschließen und vor allem die Muskelmasse auch beizubehalten. Ich meine, ich habe immer noch ein bisschen Muskelmasse, würde ich behaupten, ja, aber es ist nicht mehr so einfach. Und hätte ich da regelmäßig trotzdem weiter trainiert, etc., etc., ein bisschen Selbstfürsorge betrieben, wäre das wahrscheinlich besser für mich gewesen. Weil jetzt merke ich natürlich dann auf Dauer schon die Verletzungen, die ich über meine Karriere zugezogen habe. Ne? Also Schultern und was weiß ich, die spüre ich jeden Tag und Knie und letztens war ich joggen, waren die Knie danach so. Ja, okay. Aber jetzt mal, also NEW ist sowieso ein eigenes Thema, vielleicht kommen wir da in der nächsten Folge dazu. Bereust du etwas in Bezug auf die WWE? Nee. Nein? Nein, cool. Nee, absolut überhaupt nicht. Ich bin wirklich sehr... Storyline mit Hulk Hogan in Deutschland? Auch nicht? Wo du sagst so, ach... Nee, nicht wirklich. Weil natürlich hätte es Bekanntheit gebracht. Natürlich hätte es vielleicht Auswirkungen auf meinen finanziellen Status in der Zukunft gehabt, weil ich garantiert noch mehr Bekanntheit hier in Deutschland habe. Ja, das mag alles durchaus sein. Aber... Du kennst mich ja jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen, ja, und das ist jetzt nicht unbedingt, wo man mich catchen kann. Mit Geld kannst du mich nicht so catchen, dass ich sage, ey, natürlich bin ich ein Geschäftsmann, ja, aber wenn ich keinen Bock drauf habe, dann ist mir das Wurst sozusagen, ja, wie hat Frank gesagt, ja. Also die Sache mit Hogan, ich habe sehr viel Respekt, was der im Business gemacht hat, aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich mit ihm eine Storyline gemacht hätte, wie hätte das Match ausgeschaut? Was hätte ich denn eben großartig machen können? Weil mein Stiller, so viel gar nicht stehen, gemacht. Hätte er da jetzt nicht unbedingt gemacht wahrscheinlich. Ja. Ja, also hätte ich mich ja mehr adaptieren müssen. Und dann hätte es sich wieder verstellt. Ja. Genau, also das wäre dann wieder so eine Kampfpaarung wie mit einem Hexagon Docken vielleicht geworden. Ne? Ja. Also... Aber, wann kam für dich dann der Schritt, wo du gesagt hast, ich breche die Zelte hier ab, ich gehe zurück nach Deutschland? Die habe ich dann eigentlich ziemlich schnell entschieden. Echt? Ja, weil ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt den Vertrag noch. Zur WWE möchte ich momentan nicht, weil A, man bekommt da nichts. B, ist ja die Situation mit den ganzen Wrestlern so wahrscheinlich nicht optimal. Und dann das Wichtigste, ich war mental und körperlich ausgebrannt und ich habe gewusst, okay, so schnell kriege ich das nicht gebacken. Also ich musste back to the roots und ich habe meine Familie viele, viele Jahre nicht gesehen. Ja, ich habe die ja bloß einmal im Jahr gesehen, vielleicht für ein paar Tage. Und auch meine Frau, ich meine, ich war ja sehr oft unterwegs, habe dann gesagt, nee, dann gehen wir jetzt zurück erstmal und machen wir erstmal nichts. Dann sind wir in Deutschland mit Familie, Freunde und so weiter. Und dann mit der Zeit, wie wir dann hier waren, nach und nach kam dann auch wieder die Leidenschaft fürs Wrestling. Okay, das heißt, ihr seid ziemlich schnell zurück nach Deutschland, beziehungsweise du hast die Entscheidung getroffen, zurück nach Deutschland. Genau, ich bin sogar hier übergegangen, bevor ich überhaupt das Haus drüben verkauft habe. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Nee, also, das war auch noch drüben. Das habe ich dann nach einem halben, dreiviertel Jahr verkauft. Musstest du dazu wieder zurückfliegen oder wurde das einfach über Makler und so? Ich habe das über Makler gemacht. Okay. Ja. Und dann haben wir halt die ganze Sachen hier gehabt und wie die Leidenschaft dann wieder kam, dann habe ich mir gedacht, Mann, ey, ich habe so viel von dem Sport bekommen, so viele glückliche Momente und so viel erlebt, ja, dass ich einfach sicherstellen wollte, dass der Sport hier in Deutschland auch weiter existiert, weil ich dem so viel zu verdanken habe, ja, und es ist wirklich ein toller Sport, es ist ein toller Beruf ist. Und dann wollte ich natürlich auch die ganzen Menschen, die gleichen Leidenschaft haben wie ich, ja, die auch den Sport lernen möchten und auch richtig lernen möchten, ja, den wollte ich halt eine professionelle Plattform mit der Wrestling-Schule geben, einen Platz, wo sie es richtig lernen, kompetent lernen können. Und mit der NED wollten wir einfach eine Plattform geben, wo die einen guten Einstieg in den Sport haben. Ne? Weil wie ich angefangen habe, wurden Rookies mit immer gut behandelt. Ja, mhm. Haben mit vielen Mist sich herumschlagen müssen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also in der NED, wir haben ja immer darauf geschaut, dass es keine Backstage-Politics gibt. Natürlich hat es immer ein bisschen gegeben, aber jetzt nie ausgeartet. Ja, und dass Leistung gewürdigt wurde, das waren so Prinzipien bei uns. Ja, und wir haben ja, also war ein ganz wichtiger Punkt von der NEW, dass wir auch No-Names, die einen, noch keinen Namen in dem Business hatten, aufgebaut haben. Und absolut. Gemacht haben. Ne? Und das ja, ist absolut. Schon selten gewesen, weil meistens tut ja ein Promoter, was ja auch verständlich und nachvollziehbar ist, Leute nehmen, die schon einen Namen haben, weil der verkauft ihnen Tickets, dass es wirtschaftlich ist. Ne? Wann kam dann die der Gedanke, jetzt mache ich eine Schule auf? Ungefähr jahreszahlmäßig oder sowas. Naja, ich habe dann erst einmal in Deutschland ein Haus gebaut. Das hat mich ziemlich beschäftigt, weil ich da irgendwann selber die Bauleitung übernommen habe. Was? Ja, ja, weil... Ja. Ja, das... Also ich wollte es nicht, aber irgendwann habe ich gesehen, dass einfach mal, wenn man da nicht ein Auge drauf hat, leicht über den Tisch gezogen werden kann. Mhm. Und ich bin ja eh ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich wollte gerade sagen, Control-Freak-mäßig, ja. Ja, aber wenn man mich halt ein paar Mal verarscht, ja, dann ja. Reicht es mir dann. Ja, verstehe ich. Und dann habe ich so ungefähr gesagt, okay, brauchst du mal auf mein Grundstück nicht mehr kommen, jetzt mache ich das alles. Und dann, hat es halt eine Zeit lang gebraucht und wie das dann alles rum war. Also in der ganzen Zeit, da war ich noch echt ultra fit auch, ja. Da habe ich sogar meine 1000 Kniebeugen am Tag locker weg, habe gar nichts gespürt. Also ich habe jedes Training früher, und es ging jeder von 8 in der Früh bis nachts um 10, habe ich jedes Warm-up in meiner Wrestling-Schule mitgemacht, ohne mit der Wimper zu tun. Ja. Also das heißt, du hast weiter halt trainiert? Ja, ja, in der Zeit das heißt, war ich fit. Ja, ja. Ich habe ja auch da noch Matches dann hier in Dings gehabt, bei einer Liga hier, weiß gar nicht, wie die geheißen hat. Und dann, das war dann wahrscheinlich so 2003, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, eine Schule zu eröffnen. Aber richtig angepackt habe ich es dann erst dieses ganze, ich glaube, Ende 2005. Wo ich dann gesagt habe, okay, weil ich hab oft die Idee gehabt, aber dann habe ich mir immer gedacht, ob das funktioniert, weil ja in Deutschland, erstens ist es ja kein Breitensport, ja, und zweitens, wenn ich dann manchmal die Hallen mir anschaue, was die für Mieten verlangen, ja, und wenn es kein Breitensport ist und du kriegst dann genug Teilnehmer, die vielleicht Interesse haben, habe ich da halt immer davon Abstand gehalten erst einmal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich muss das probieren. Also ich habe da Bock drauf und will das machen. Und ja, dann ist das ziemlich schnell gut geworden. Und zwischendrin warst du aber auch noch Fitnesstrainer, oder? Ich habe da mal Zeit lang für einen Kumpel, ja, weil die haben da Not am Mann gehabt. Dann habe ich angeschaut, hey, willst du nicht da was machen? Und da habe ich dann für den Fitnesstrainer gemacht, was mir auch übrigens sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also mit Leuten arbeiten und trainieren, ne, ist ja immer. Wollte ich gerade sagen, das ist ja dasselbe, was du jetzt auch in der Schule machst. Das ist ja, ja. Und das habe ich ja zeitlang gemacht. Aber ich wollte halt die Wrestling-Schule machen. Ne? Also weder das eine noch das andere hätte ich jetzt unbedingt machen müssen wegen dem Finanziellen. Das wäre jetzt nicht da der Grund gewesen, sondern es war einfach das Bedürfnis, tatsächlich dem Sport. Das machen ja andere auch, ich bin ja der Einzige, ja. Aber ich wollte halt meinen Teil dazu beitragen auch. Außerdem bist du eh ein Tausendsasser und hättest eh nicht still sitzen können. Also stell dir mal vor, man hätte dir damals gesagt, du machst jetzt mal 3 Jahre lang nichts. Nee, das geht. Das wäre ja die Hölle gewesen. Ja, aber weißt du was? Wie es dann lief, also wie du es eröffnet hast, wann du es eröffnet hast, was es für Stolpersteine gab und Promotion, weiß der Henker was, reden wir das nächste Mal. Das merke ich wieder am Ende. Wir sind am Ende. Dann folge ich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Be right.